Ich will versuchen, zu fünf Punkten was zu sagen. Erstmal noch ein ganz kleiner Rückblick auf die Erfahrungen des zurückliegenden Jahres. Dann etwas zur Begriffsklärung. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Dschihadismus reden und über Faschismus und über Kapitalismus und was hat das möglicherweise miteinander zu tun? Im dritten Teil will ich mich dann einigen gängigen Vorstellungen in der gegenwärtigen Islamdebatte widmen. Dabei auch bestimmten Begriffen wie zum Beispiel Islamkritik, Islamfaschismus, Islamophobie und anderen. Im vierten dann was sagen über Rechtspopulisten, Nazis, Linksreaktionäre und ihr Zusammenspiel. Und im fünften Teil hätte ich dann ein paar Vorschläge, ganz konkrete Vorschläge auch, was den Antifa unter diesen Bedingungen heute tun könnte, sollte oder auch lassen bleiben sollte. Kurz Rückblick auf das Jahr 14. Also man kann allgemein sagen, dass diese vermeintlich äußeren Konflikte zunehmend auch hier vor Ort stattgefunden haben. Und diese Konflikte haben ein Potenzial an Gewalt und Ressentiment offenbart, das man eigentlich nicht für möglich gehalten hatte und das bisher noch oft unterm Deckel war. Es hat angefangen im Frühjahr, wenn Sie sich erinnern, mit dieser ringslechten Querfront, wo man nicht mehr wirklich unterscheiden konnte, eine angebliche Friedensbewegung, die zu einem Krieg, der seit Jahren vor der Haustür tobt, mit 200.000 Toten, kein Wort zu sagen wusste, ich meine Syrien, aber trotzdem gemeint hat sie seine Friedensbewegung, vermutlich weil man, wenn man über Syrien reden müsste, über die falschen Gegner reden müsste. Man müsste über Assad reden, über seine Hinterleute in Moskau und in Teheran, aber das war noch nie Thema der deutschen Friedensbewegung, sondern das ist nur interessant, wenn es um die USA und Israel geht. Es ging dann weiter im Sommer mit dem antisemitischen Hass in Nahost. Hier nur ein Ausschnitt aus dem Video der Hamas, die weiß, dass es nirgendwo auf der Welt besseres Blut gibt als dasjenige der Juden. Zum ersten Mal seit 1945 wird in Massendemos in deutschen Städten Tod den Juden gebrüllt und gefordert, wo sich linksreaktionäre Islamisten und rechte Reaktionäre zusammen versammelt hatten. Hier ein sehr schönes, in Anführungszeichen, Bild aus Stuttgart, wir hatten das natürlich auch, mit einer nun auch für den letzten sofort als offen antisemitisch erkennbaren Karikatur. Und daneben wird das Glaubensbekenntnis linker Antisemiten hochgehalten, nämlich dass Antizionismus angeblich kein Antisemitismus sei. Es war überhaupt ein Phänomen in diesem Jahr, dass zum ersten Mal in der kriegerischen Auseinandersetzung Israels mit der Hamas es in den arabischen Ländern kaum Massendemonstrationen zur Unterstützung der Hamas gab. Ganz offensichtlich hat sich in den arabischen Ländern rumgesprochen, dass man vielleicht ein paar größere Probleme als Israel hat. Dafür gab es weltweit die größte internationale Unterstützung für die Hamas auf den Straßen in Westeuropa. Das ist was Neues. Dschihadistische Gewalt in Nahost, Islamischer Staat, spielt sich auch hier auf den Straßen ab. In Herford laufen ISIS-Anhänger mit gezückter Machete auf Jesiden zu und sagen, wir schlachten euch im Irak ab und wir schlachten euch auch hier. Und dann zeitgleich als Reaktion und dann bricht der Hass auf. Es gibt rassistische Massenaufmärsche, Hass auf die Musliminnen, auf Flüchtlinge, fängt an mit Hooligans, dann Pegida, Legida und so weiter. Man kann sagen, dieses Jahr 2014 hat eine Explosion von Dumpfbackentum und Gewalt gezeigt, die man vorher nicht für möglich gehalten hatte, eine beängstigende Explosion. Und dann gleich Anfang Januar mit den schrecklichen Anschlägen auf das atheistische, anarchistische, im Geist der 68er wirkende Satiremagazin Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt. Es wurde damit klar, dass diese Explosion von Dumpfbackentum und Gewalt ihr auch 2015 weitergehen wird. Worüber reden wir, wenn wir über Dschihadismus reden? Dschihad, ich kann nicht Arabisch, das ist jetzt aus Wikipedia. Dschihad, Arabisch, Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz, unterschiedlich übersetzbar. Einige übersetzen es auch mit Krieg. Es ist interessant, dass Sie in der deutschsprachigen Wikipedia einen längeren Artikel über Dschihad finden und der besteht im Wesentlichen daraus, das dargelegt wird, dass es viele Interpretationen gibt, die sagen, na, Dschihad, ist, da geht es um persönliche Anstrengungen, ein gutes Leben zu führen und sich ordentlich seinen Mitmenschen gegenüber zu verhalten. Aber über andere Interpretationen, die gibt es mit Sicherheit, ja, aber über andere Interpretationen lesen Sie da sehr wenig. Da muss man dann in die englischsprachige gehen. Also dann... Da gibt es dann eine Definition, versucht Dschihadismus zu erklären. Also letztendlich Dschihadismus als ein Phänomen, das im 19. Jahrhundert schon entsteht und im späten 20. Jahrhundert eine zunehmende Bedeutung kriegt. Der heilige Krieg islamischer Fundamentalisten gegen die Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. In dem Sinne wird hier auch weiter Dschihadismus verwendet, ohne dass ich mir anmaßen würde, jetzt wirklich weder aus theologischer noch aus linguistischer Sicht dieses Wort Dschihad jetzt umfassend erklären zu können. Also diese dschihadistische Variante des Islamismus kennen wir Frühformen schon im 19. Jahrhundert, aber Ende des 20. Jahrhunderts explodiert es dann. Sie kennen alle die Namen, sie sind gar nicht hier alle aufgezählt. Manchmal hat man das Gefühl, jede Woche kommt eine neue Gruppe dazu. Ich habe ganz bewusst hier auch die stärkste dschihadistische Bande hier auch in Rot unterlegt, nämlich das ist das Regime in Teheran. Und das darf man nie vergessen, wenn man über dschihadistischen Terror redet. Und da wird auch schon klar, dass dieser Dschihadismus natürlich ein Phänomen der Moderne ist. Wird erst in der Moderne wirklich zum Thema und insbesondere in den letzten Jahrzehnten und Jahren. Also dann muss man sich irgendwie auch mit dieser Moderne befassen. Und diese zerrissene kapitalistische Moderne, die bringt halt Verschiedenes und sehr Widersprüchliches hervor. Also einmal Freiheit und Gleichheit. Ein großer Fortschritt gegenüber vorbürgerlichen Gesellschaften, aber gleichzeitig auch Inhumanität und Krise, was im Begriff Freiheit und Gleichheit freier Warenbesitzer schon mit angelegt ist. Also es bringt eine Befreiung aus Clanherrschaft und vielerlei Unterwerfungsverhältnissen, aber es bringt gleichzeitig auch eine neue Unterwerfung unter die abstrakte Herrschaft des Marktes. Anspruch und Realpolitik dieser kapitalistischen Moderne klaffen oft sehr weit auseinander. Von Versprechen und Verbrechen des Westens zu reden, ist auch nicht falsch. Und diese zerrissene kapitalistische Moderne, und ich rede jetzt gar nicht von islamischen Communities oder von den arabischen Ländern, sondern ganz grundsätzlich, Sie können das im Prinzip auch in Europa nachverfolgen, im 18., 19. Jahrhundert bis 20. Jahrhundert hinein, und auch der Prozess ist auch in Europa noch nicht abgeschlossen. Diese kapitalistische Moderne trifft nun auf scheinbar intakte vorkapitalistische patriarchale Verhältnisse und bringt diese Strukturen personeller Herrschaft gründlich durcheinander. Und dieser Prozess, der die alte, scheinbar intakte Welt so durcheinander bringt, wird wahnhaft ideologisch verarbeitet. Und es gibt eine Krisenbewältigung dann, die einmal der Identitätsstiftung dient. Also wer bin ich denn überhaupt noch in dieser Welt, in der alle alten Gewissheiten zusammenbrechen und die dann auch im Ressortiment landet. Und wie gesagt, das haben wir nicht nur jetzt in islamischen Communities, das können wir in Europa im 18., 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert sehr gut auch verfolgen. Und dieses anti-westliche oder anti-moderne Ressentiment, gegen wen und was richtet sich das eigentlich? Und das ist spannend, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Das richtet sich gegen eine angebliche Zersetzung der Moral, gegen Materialismus im Sinne von, da geht's gar nicht mehr um Werte, da geht's nur noch um Geld, um den schnöden Mammon. Es richtet sich gegen die sexuelle Befreiung, gegen Homosexualität, die Emanzipation der Frau, gegen jede Form von Säkularität, also dass Religion, die bisher so bestimmend war, auf einmal so nur noch was fürs Privatleben sein soll, gegen eine sogenannte Blasphemie, also Gotteslästerung, ganz schlimm, gegen den Atheismus sowieso, Atheismus wird besonders gehasst, gegen Individualität, dass auf einmal welche erscheinen, die sagen, nee, ich definiere mich nicht durch Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe, zu irgendeinem Clan, weil ich bin ich. Das ist eine Provokation. Die Zerstörung der Gemeinschaft im Unterschied zur Gesellschaft. Gemeinschaft was ganz anderes als Gesellschaft. Den Zerfall der Familie und dieses Ressentiment gipfelt letztendlich in der Vorstellung, dass die Juden an all dem schuld sind. Können Sie in Europa im 19. Jahrhundert auch sehr gut nachvollziehen, weil man ist ja in der vormodernen Zeit nur an personelle Herrschaft gewohnt und der Kapitalismus, ich sage eigentlich lieber Kapitalismus, weil wenn man diesen Ismus verstanden haben will, sollte man von dem Ding, das ihm einen Namen gibt, eigentlich auch was verstanden haben. Meine These ist, dass es gibt sehr viele Leute, gehen Sie auf die Straßen und fragen, die was gegen den Kapitalismus haben, aber die allerwenigsten haben eine Vorstellung von dem Ding, was ihm den Namen gibt, also Kapital. Ja? Dieser Kapitalismus ist nun historisch was völlig Neues, er ist eine unpersonale Herrschaft. Und das zu verarbeiten ist nicht leicht, das zu begreifen ist nicht leicht. Und man sucht sich weiterhin Leute, die schuld sind an diesen ganzen Verwerfungen der Krise. Und das gipfelt, deswegen gipfelt das antiwestliche, antimoderne Ressentiment regelmäßig im Antisemitismus, in der Vorstellung, dass die Juden an all dem Schlimmen, was da in die Welt kommt, schuld sind. Und dieses Ressentiment hat natürlich auch die Tendenz zur ideologischen Verfestigung. In ihm gründen letztendlich dann auch Antisemitismus, Faschismus und Nationalsozialismus. Aber es ist natürlich, wie jedes Ressentiment, auch in unterschiedlicher Intensität ausgeprägt. Also vom reaktionär-patriarchalen Familienvater, der in Anführungszeichen nur seine Frau schlägt und seine Kinder drangsaliert, bis zur offenen Barbarei mit Menschenabschlachterei ohne Ende, gibt es natürlich noch gewisse Entwicklungen. Und das haben wir natürlich auch in der islamisch geprägten Variante des antiwestlichen Ressentiments, also vom konservativ-orthodoxen reaktionären Alltagsislam bis hin zum dschihadistischen Terror. Durch was zeichnet sich eigentlich so dieser Islamismus und besonders Dschihadismus eigentlich aus? Was macht ihn so aus? Also zum einen gibt es eine ganz starke Geringschätzung bürgerlich-demokratischer Freiheiten. Es gibt eine Verachtung des Individuums, eine Aufopferung für die Gemeinschaft, einen Kult um die natürlich männlich besetzte Ehre, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Anti-Intellektualismus, die Ablehnung von jeder Art von Selbstbestimmung und Emanzipation, ein personalisierender Pseudo-Antikapitalismus, Verschwörungsweltbild statt kritischer Analyse, ein Hass auf den Westen, die Juden und den jüdischen Staat, die Rekrutierung verrohter Gewalttäter und eine auffällige Todesaffinität. Und das kennt man alles irgendwoher. Man muss diese Debatte führen, was Faschismus eigentlich ist. Mein Vorschlag wäre, im Faschismus schlägt das Ressentiment in offene Barbarei um. Und wenn dem so ist, dann ist Dschihadismus natürlich Faschismus. Nochmal kurz zum Unterschied Dschihadismus, Faschismus, Nationalsozialismus. Es gibt ja unter nicht wenigen Linken immer noch die Vorstellung, man würde dem Nationalsozialismus besser gerecht, wenn man von Faschismus reden würde, ist in meinen Augen eine Verharmlosung des Nationalsozialismus, insbesondere der Shoah und des antisemitischen Vernichtungswahns. Insofern rede ich dann auch lieber von Nationalsozialismus, wenn ich den Nationalsozialismus meine und nicht einfach einen Mussolini-Faschismus. Und natürlich ist auch der Dschihadismus weder gleich Faschismus noch gleich Nationalsozialismus, aber es gibt natürlich auffällige und erschreckende Schnittmengen und die bestehen vor allem im eliminatorischen Judenhass. Das ist eine Umfrage unter Deutsch-Türken vom Jahr 2012. Einstellung zu anderen Religionen. Die Überschrift ist falsch und irreführend. Es geht nicht um die Einstellung zu anderen Religionen, sondern es geht um die Einstellung zu anderen Menschen. Atheisten empfinde ich als minderwertige Menschen, nicht als irgendwie blöd oder irgendwie, sondern als minderwertige Menschen. Stimmten im Jahr 10 22% zu, im Jahr 12 25%. Juden empfinde ich als minderwertige Menschen von 14 auf 18%. Christen empfinde ich als minderwertige Menschen leicht gesunken von 10 auf 18%. Das ist natürlich erschreckend. Das ist erschreckend. Den religiösen Fundamentalismus, extrem patriarchale, reaktionäre Auslegung der Heiligen Schriften finden Sie natürlich überall und in jeder Religion. Und trotzdem muss man sich der Tatsache stellen, dass sie unter Musliminnen besonders stark verbreitet sind. Und die große Frage ist, warum? Warum ist das eigentlich so? Und dann beginnt die eigentliche Debatte. Also natürlich haben Islamismus und Dschihadismus mit dem Islam zu tun, das ist vollkommen logisch. Es gibt sehr viele abgehängte Gebiete auf dieser Welt, von der kapitalistischen Verwertung abgehängte Gebiete, aber der Islamismus und der Dschihadismus entsteht halt nicht in Brasilien und nicht irgendwo im Kongo, sondern er steht in islamischen Communities. Also muss er natürlich unter anderem auch irgendwas mit dem Islam zu tun haben. Aber er hat eben nicht nur mit dem Islam zu tun, sondern auch mit der kapitalistischen Moderne. Wir haben gesehen, der Dschihadismus ist ein modernes Phänomen und wir haben über die Zerrissenheit der kapitalistischen Moderne geredet und die muss man mit betrachten. Man muss beides betrachten, sonst geht man in die eine oder andere Richtung schief. Und da ist halt auch zu sehen, dass die große Mehrheit der Musliminnen weltweit, sei es in den muslimischen Ländern selbst, sei es auch in Europa, auf der Verliererseite dieser kapitalistischen Moderne sitzt. Und nun gibt es zwar keinen Automatismus, wonach einer, der auf der Verliererseite sitzt und der keine Bildungschancen hat und keine Chancen auf Entwicklung hat, automatisch zum Nazi oder zum Dschihadisten werden müsste. Aber ihre persönliche Lage erleichtert doch diesen Zugang. Und den muss man mit betrachten. Und an dem Punkt wird auch deutlich, dass Ideologiekritik ganz arg wichtig ist, aber nicht in der Lage ist, alleine die Welt zu erklären. Ideologiekritik muss sich verbinden mit einer Kritik der politischen Ökonomie, der politischen Krisenökonomie dieses kapitalistischen Systems. Erst dann, glaube ich, kann man das Phänomen wirklich erfassen. Und deswegen nochmal zu dieser erschreckenden Umfrage. Die Leute, die da befragt werden, die sind ja nicht nur durch den Islam geprägt. Die sind natürlich auch durch diese deutsche Gesellschaft geprägt, in der sie oft in der zweiten, dritten Generation aufgewachsen sind. Und man kann das ja nicht alles nur auf den Islam nun reduzieren, was in diesen Köpfen vorgeht. Islamkritik, Islamfaschismus, Islamophobie. Weder die Gläubigen noch die Ungläubigen kennen überhaupt die Heiligen Schriften. Was wir kennen, sind gängige Interpretationen der Heiligen Schriften, die sich aus welchen Gründen auch immer durchsetzen, durchgesetzt haben, am Durchsetzen sind. Das ist aber was ganz anderes. Und diese Heiligen Schriften sind grundsätzlich äußerst unterschiedlich interpretierbar und werden auch äußerst unterschiedlich interpretiert. Wir haben in Stuttgart, und mittlerweile gibt es nicht nur in Stuttgart, diese sympathischen Mitmenschen, die da demonstrieren gegen die Frühsexualisierung ihrer Kinder, die davor Angst haben, dass die Grünen und die SPD in Baden-Württemberg ihren Kindern in den Schulen Pornofilme zeigen. Das sind vorwiegend Christen. Wenn ich sagen würde, das ist das Christentum, würde ich sehr vielen Christen, die ihre Religion erfreulicherweise völlig anders interpretieren, sehr Unrecht tun. In Frankreich übrigens eine Massenbewegung, 700.000 auf der Straße mit starker Unterstützung der Kirche. Trotzdem kann man nicht sagen, schaut her, das ist das Christentum. Oder in evangelikalen Kreisen immer noch sehr beliebt, die Prügelstrafe, ja, die 50er, 60er Jahre leben weiter. Ja, weil sie sagen, das ist das Christentum. Und was sehen wir auf diesem Bild? Vorwiegend Frauen, die gegen ihr Recht auf Selbstbestimmung demonstrieren. Ja, also gegen Abtreibung, gegen die Möglichkeit abzutreiben. Ja. Ist das das Christentum? Viele Christinnen und Christen interpretieren es völlig anders. Oder hier ein evangelikaler Hassprediger in Uganda, der mit der Bibel in der Hand dazu aufruft, Homosexuelle abzuschlachten. Ist das das Christentum? Nee, es ist eine in bestimmten Weltteilen besonders verbreitete Interpretation von Christentum. Vor 20 Jahren der Genozid in Ruanda. Alle christlichen Gemeinschaften mit Ausnahme der Zeugen Jehovas waren beteiligt an diesem Massenmord. Besondermaße die katholische Kirche. Während des Genozids haben Muslime auffällig oft bedrohte Tutsi und Hutu beschützt. Aber wo ist jetzt der Islam? Und wo ist das Christentum? Und er sagt, es ist 20 Jahre her. Das ist eine Meldung, die ist ein Jahr jetzt alt. Christliche Milizen verüben Massaker an Muslimen in Zentralafrika. Das Christentum? So, nun gibt es so eine Debatte. Naja, die Mörder zum Beispiel vom IS, die Terroristen, die nehmen den Mohammed eben wörtlich. Das ist ja gar nicht falsch. Also hier ein Beispiel von Leon de Winter, der das also schreibt: Immer wenn im Namen des Islam Grausamkeiten begangen werden, hören wir, dass die Terroristen lediglich eine friedliche Religion pervertierten. Dabei berufen sie sich auf das Vorbild Mohammed. Das stimmt natürlich. Die berufen sich auf das Vorbild Mohammed und die werden da auch viele gute, in Anführungszeichen, in ihrem Sinne, Zitate, verwertbare, finden. Insofern kein Problem. Nur jetzt geht's weiter bei Leon de Winter. Wie das Christentum hat auch der Islam eine Hauptfigur neben Gott, aber Mohammed ist nicht so eine Hippie-Gestalt wie Jesus. Warum ist Jesus eigentlich eine Hippie-Gestalt? Also dieser Hippie sagt: Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Das ist eine Interpretation. Das kann ich so und so interpretieren. Ja? Und da fängt halt das Problem an, dann, weil was machen denn die christlichen Milizen in Zentralafrika anders, als ihren Jesus wörtlich zu nehmen? Wir machen nichts anderes als die Islamisten mit ihrem Mohammed. Also den Islam gibt es genauso wenig wie das Christentum. Religion ist was vollkommen Subjektives. Menschen interpretieren ihre heiligen Schriften sehr unterschiedlich, mitunter vollkommen gegensätzlich. Und es gibt Musliminnen, die sich öffentlich pro Israel engagieren und die als gläubige Musliminnen das tun und die sich auf ihren Koran berufen und da auch was finden in ihrem Koran. Also USA, American Islamic Forum for Democracy, Zudi Yasser: Ich glaube nicht, dass Israel für Muslime ein Problem von religiöser Bedeutung darstellt. Hamas und andere radikale islamische Gruppierungen betreiben seit Jahrzehnten Propaganda, ständige Kriegshetze. Die Hamas bereitet Kriege vor, beginnt sie, begeht Akte des Terrors, nutzt die Kriege dann, um Israel für alle Missstände verantwortlich zu machen. Islam for Peace, Islamic Society for Liberty and Modernity, Taufik Hamid: Jetzt zum letzten Krieg. Viele Menschen sehen Israel als Aggressor, doch sieht man genauer hin, muss das Urteil anders aussehen. Ägypten hat schnell eine Waffenruhe vorgeschlagen, die Israel akzeptiert hat. Die volle Verantwortung für jeden Toten nach diesem Zeitpunkt trägt allein die Hamas. Und diese Frau, Sinem Tesiapa, eine Radiomoderatorin in der Türkei, die hat also Einfluss, und die sagt öffentlich das da. In Bezug auf den Zionismus ist es wiederum wichtig, dass die Muslime auf das Wissen zurückgreifen, das ihnen Gott im Koran darüber gegeben hat. In einem Koranvers sagt Gott: Und nach seinem Ableben sprachen wir zu den Kindern Israels, bewohnt das Land. Wenn dann das Versprechen des Jenseits eintrifft, wenn die Zeit der zweiten Verheißung kommt, bringen wir sie euch als gebündelte Schar herbei. Sure 17. Wenn wir in den Koran schauen, sehen wir, dass die Juden in der Region präsent sein werden bis zum Tag des jüngsten Gerichtes und so weiter. Mehr noch, nach dem Koran möchte Gott, dass das jüdische Volk im heiligen Land lebt. Sure 20. Und als Mose zu seinem Volk sagte: Mein Volk, gedenke der Gnade Gottes zu euch, als er in eurer Mitte Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch zukommen ließ, was er niemanden von den Weltbewohnern hat zukommen lassen. O mein Volk, tretet in das heilige Land ein, das Gott euch bestimmt hat, und kehrt nicht den Rücken, sonst würdet ihr als Verlierer umkehren. Sure 25. So. Warum die Frau ihren Allah braucht, weiß ich nicht, soll sie ihn haben, aber dass sie ihren Koran so interpretiert, naja, schön, ja, ist doch gut, dass sie ihn so interpretiert. Die zieht natürlich den Hass der Islamisten auf sie, vollkommen klar, weil die eine ganz andere Islaminterpretation haben. Aber das Beispiel macht auch deutlich: Religion ist was vollkommen Subjektives und die Leute können aus ihren heiligen Schriften vollkommen kontroverse Schlussfolgerungen ziehen, und das betrifft auch den Islam und den Koran. Nun zu so gängigen Sätzen, die scheinbar vollkommen klar sind. Also so ein Satz, der jetzt ganz stark rumgeht, ist: Ja, man kann nicht trennen zwischen Islam und Islamismus. Dieser Satz kommt erstmal daher, als sei es eine ganz klare Aussage. Aber der Satz ist keine klare Aussage, er changiert. Was ist damit gemeint mit diesem Satz? Man kann nicht trennen. Also er ist eine Binsenweisheit. Natürlich muss der Islamismus was mit dem Islam zu tun haben, genauso wie die Evangelikalen was mit dem Christentum zu tun haben. Das irgendwie zu leugnen, wäre natürlich absurd. Oder aber ist damit gemeint, Islam und Islamismus sind dasselbe. Und genau Diese Zweideutigkeit, die in diesem Satz, man könne nicht trennen zwischen Islam und Islamismus drinsteckt, wird in vielen Debattenbeiträgen nicht wirklich aufgelöst. Der Begriff Islamkritik, ja, wie, ja, natürlich Kritik. Kritik muss sein und man kann natürlich nichts ausnehmen von Kritik und auch natürlich nicht den Islam. Ne? Der Marx wird mal in den 70er Jahren gefragt, was denn sein Lieblingsmotto war, ne, und wäre, und er sagte, omnibus dubitandum est, an allem ist zu zweifeln. Vollkommen klar. Also Islamkritik, natürlich Islamkritik. Oder Ressentiment. Die Muslimhasserinnen, Muslimhasser, halten sich alle nicht für Muslimhasser, sondern für Islamkritiker. Und deswegen muss man, wenn man irgendwie in die gesellschaftliche Auseinandersetzung intervenieren will, auch vorsichtig sein und bedenken, wie man Begriffe verwendet. Ja, Islamkritik schon, aber das allein reicht natürlich nicht aus, sondern man muss dann auch näher Position beziehen, weil die Muslimhasser sagen im Grunde genau das Gleiche wie die Islamisten, nämlich, dass es keinen gemäßigten Islam gibt und dass es auch keinen gemäßigten Islam geben kann. In der Debatte um die Islamkritik wird auch ein Problem deutlich. Die linke Debatte hat oft eine Schieflage. Die einen kritisieren Religion nicht mehr, sondern haben die linke Tradition von Religionskritik aufgelöst in nur noch Islamkritik und machen keine grundsätzliche Religionskritik mehr. Und die andere Schieflage ist, dass überhaupt keine Religionskritik mehr betrieben wird. Ein Großteil der linken Debatte dazu ist auch einfach auf dem Holzweg, geht nach der einen oder nach der anderen Seite. Islamfaschismus. Changieren, was ist damit gemeint? Natürlich gibt es und gab es einen Islamfaschismus, vollkommen klar. Ja, das berühmte Bild, viele werden es kennen, Husseini, der politische und religiöse Führer der Araber im Landstrich Palästina in den 30er und 40er Jahren bei Hitler. Der sagt über sich, ich bin Muslim und Nationalsozialist und hat entsprechend auch gewirkt. Man weiß es, na klar, Islamfaschismus. Aber hier sehen wir den Führer in Nürnberg 1936 mit den Chefs der beiden großen Kirchen. Deutsche Christen und, ja. Also, es gibt natürlich und gab auch einen christlichen Klerikalfaschismus. Aber daraus nun zu konstruieren, das Christentum ist Faschismus, wäre genauso falsch, als zu konstruieren, der Islam ist Faschismus. Also was ist gemeint mit Islamfaschismus? Der Islam ist eine Ideologie. Ich will dazu mal einen Text angucken, der meines Erachtens widersprüchlich ist, aus der linken Debatte der jüngsten Zeit. Ich sage dann am Schluss nachher auch, wo er herstammt, aber das ist gar nicht so wichtig, weil es geht um die Inhalte. Der Islam muss so lange in Gegnerschaft zu säkularem Staat und Nation stehen, wie er den Widerspruch von Glaube und Bürgerpflichten nicht, wie vor allem Christentum und Judentum, zugunsten des Vorrangs letzterer auflöst. Was ist mit diesem Satz gemeint? Ja, also ich weiß, der Autor, ich weiß, was der Islam ist und ich weiß auch, was das Christentum und was das Judentum ist. Trotzdem ist natürlich da was Richtiges drin, nämlich dass Gläubige säkularisiert sein müssen. Wenn hier also stehen würde, Gläubige müssen so lange in Gegnerschaft zu säkularem Staat und Nation stehen, wie sie den Widerspruch von Glaube und Bürgerpflichten nicht zugunsten des Vorrangs letzterer auflösen. Das wäre das natürlich vollkommen richtig, weil das Problem im Prinzip gibt es nicht nur im Islam, sondern auch im Christentum, auch im Judentum. Man weiß, dass der israelische säkulare Staat manche Probleme hat mit manchen nicht säkularen Juden. Also irgendwie steckt was Richtiges drin in dem Satz und trotzdem steckt was Problematisches drin, weil der Satz behauptet, er wisse, was der Islam und was das Christentum und das Judentum sind. Und weiter unten in dem gleichen Text lesen wir dann Folgendes. In Berlin des Jahres 14 suchen zunehmend schockierte türkische und arabische Eltern Unterstützung bei den völlig unvorbereiteten Lehrern ihrer Söhne, die ihre Freizeit in salafistischen Zirkeln zubringen. Türkische und arabische Auszubildende aus Neukölln bitten erfolglos darum, in Oberstufenzentren geschickt zu werden, in die weniger unmotivierte und den Unterricht störende Nachbarskinder gesteckt werden. So dicht, wie ihre Fürsprecher es behaupten, ist die muslimische Parallelgesellschaft nicht, so unwandelbar wie es scheint, müsste eine Moscheegemeinde nicht sein. Absolut, finde ich, absolut zutreffende, richtige Beschreibung. Aber damit ist ja nun genau gesagt, dass es eben den Islam nicht gibt, sondern dass es unterschiedlich ist, sich zum Teil widersprechende Interpretationen innerhalb der Musliminnen gibt. Und da fragen, was gilt jetzt? Gilt der erste Teil oder gilt der zweite Teil? Das war jetzt ein Text aus der Bahamas 69 von Wertmüller zusammen gegen jeden Antisemitismus, aber relativ wurscht, von wem der jetzt ist. Das wirft aber, glaube ich, ein Licht auf eine zum Teil unklare Debatte, die daherkommt mit vermeintlich ganz klaren Aussagen, die aber wirklich nicht, tatsächlich nicht wirklich ganz klar sind. Und deswegen auch immer wieder bestimmte offene Flanken in sehr, sehr unsympathische Richtung auch haben. Die Aussage, der Islam ist eine Ideologie, oder die Aussage, fundamentalistische Islaminterpretation ist Ideologie, ist ein Unterschied ums Ganze. Wenn man diese Schmuddelseite Politically Incorrect zum Beispiel anguckt, wo sich der deutsche Mob im Schutz der Anonymität dann auskotzt und sagt, was er wirklich denkt oder fühlt. Sie wissen natürlich auch, was der Islam ist, und sie wissen, dass das eine Ideologie ist. Ich darf zitieren, der Islam ist eine Ideologie, die lässt sich nicht zähmen, sondern wächst wie ein Krebsgeschwür ständig weiter, und unsere Politiker sorgen dafür, dass die islamischen Metastasen ja schön ein Biotop in Deutschland bilden. Na, Michael Mannheim am Blick, wer sich diese Ekelseite antun will, Islamisierung und Link Trend stoppen, Grundrechte schützen, Demokratie stärken. Da heißt dann, wie lange will eine deutsche Regierung noch die Augen davor schließen? Der Islam ist eine Ideologie, die verboten werden sollte. Diese Leute sind hier unerwünschte Schmarotzer, die sich an den deutschen Staat bereichern. Die Mehrzahl der Bürger in diesem Land sieht das genauso. Es wird Zeit, dass hier eine gründliche Kurskorrektur vorgenommen wird. Wir lassen uns da auch nicht in die rechte Ecke stellen. Und dann, gibt halt auch dieses Weltbild. Das ist jetzt von Evangelikalen. Der böse Teufel Islam und der wunderschöne liebe Gott Christentum. Von dieser Falle muss man sich auch hüten. Es gibt nicht die aufgeklärte und emanzipierte und deswegen bessere Religion, sondern es gibt sehr unterschiedlich aufgeklärte und emanzipierte religiöse Strömungen und Interpretationen von Religion. Wenn dem nicht so wäre, müsste man nämlich nachweisen, dass die periodischen Massenaufstände im Iran gegen den dortigen Gottesstaat alle von Atheistinnen und Christen getragen sind. Es sind aber ganz offensichtlich Millionen Massen von Musliminnen und Muslimen, die ein klein wenig eine andere Interpretation des Koran und des Islam haben, als die Verbrecherbande, die diesen Gottesstaat regiert. Die größte Furcht der Herrscher in Teheran ist ein amerikanischer Islam. Damit ist gemeint ein entpolitisierter Islam, der den ganzen revolutionären Gehalt im Sinne des Islamismus entsorgt. Also auch die selber wissen natürlich sehr gut, dass es den Islam nicht gibt. Sie haben Angst vor einer anderen Islaminterpretation, die um sich greifen könnte. Islamophobie, nun ja, also ein Phobiker ist ein Kranker, und dass wer was gegen eine Religion hat, sozusagen kranker ist, das wollen uns religiöse Fundamentalisten gleich aus welcher Ecke schon immer erzählen. Und dass nun Teile auch einer Linken auf diesen absoluten Irrsinnsbegriff reinfallen, lässt sich nur erklären damit, dass viele Linke seit Jahrzehnten schon ihre Religionskritik entsorgt haben. Es gibt ein antimuslimisches Ressentiment, ein übles antimuslimisches Ressentiment, aber es gibt keine Islamophobie. Seit wann ist die Kritik einer Religion eine Krankheit? Es wird das soziale Klima fördern, wenn Blasphemie wieder gefährlich wird, sagt nicht Khamenei, sagt Martin Mosebach, ein deutscher Dichter und Denker, Träger des Georg-Büchner-Preises der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 2007. Wir haben ja genau diese Debatte jetzt. Die CSU will den Blasphemie, also den sogenannten Gotteslästerungsparagraphen, verschärfen. Nicht wenigen Leuten spielen ja die Islamisten auch in die Hände. Da gibt's ja gemeinsame Interessen, die gar nicht so wenig sind. Deswegen denke ich, müsste es in dieser Zeit unter anderem auch eine Kampagne geben für die Abschaffung dieses Paragraphen 166 Strafgesetzbuch, der also die sogenannte Gotteslästerung unter Strafe stellt. Franziskus, Millionen setzen Hoffnung in ihn, endlich ein ganz ehrlicher, ja, die Erneuerung der Kirche und jetzt wird's aber endlich alles gut. Wer meine Mutter beleidigt, kriegt eins mit der Faust, sehr päpstlich. Kann er alles, der hat die Bibel gelesen, er kennt die Bibel. Natürlich lächelt er dabei und grinst dabei und sagt, ja, war ja nicht so ernst gemeint und schiebt dann natürlich, der Vatikan schiebt in der Presseerklärung gleich nach, dass der Heilige Vater natürlich gegen Gewalt ist, aber... Ne? Sagt er ja vor dem Hintergrund, dass er auch sagt, man dürfe, Charlie Hebdo, man dürfe nicht einfach Religionen beleidigen und es habe, die Meinungsfreiheit habe Grenzen. Und dann fällt dem Heiligen Vater die Faust ein. Das zeigt natürlich das Potenzial, das auch, natürlich auch in der christlichen Religion drin ist. Dass das aus dem Heiligen Vater rauskommt, muss seine Ursachen haben. Also, es gibt einen ganz wesentlichen Grundsatz, gegen den immer wieder verstoßen wird. Nicht Religionen sind vor Kritik zu schützen, aber Menschen vor Diskriminierung. Wer wegen seines Glaubens diskriminiert wird, der ist zu schützen. Ja, unbedingt, seien es Muslime, seien es Christen, seien es so egal, ist zu schützen. Aber Religionen selbst sind nicht von Kritik auszunehmen. Das ist ein Grundsatz, um den auch gekämpft werden muss. Zum Zusammenspiel von Rechtspopulisten, linksreaktionären Nazis. Nach den antisemitischen Massenaufmärschen im Sommer gab es ja vom Mainstream, im Mainstream-Diskurs eine einhellige Reaktion. Und die war so, wir sind die Guten. Was kommt da auf einmal, was wird da zu uns importiert? Dieser Antisemitismus, das hat doch mit uns gar nichts zu tun. Das sind die Türken, das sind die Araber, die diesen Antisemitismus importieren nach Deutschland. Hier exemplarisch im Oktober schreibt Poschardt, also stellvertretender Chefredakteur der Welt, dazu. Die importierten Konflikte auf deutschen Straßen kann nichts mit uns zu tun haben, weil wir sind gut. Die Rückkehr des Antisemitismus nach Deutschland in seiner widerlichsten Gestalt war ein Kollateralschaden jener Verteidigungspolitik, mit der Israel seine freie Gesellschaft gegen den Terror der Hamas schützen wollte. Also auch interessant, irgendwie hat Israel da ein Stück Schuld an diesem Import nach Deutschland. Und dann, die Intention der Salafisten ist klar. Die kämpfenden wie agitierenden Terrorliebhaber wollen unseren demokratischen Gesellschaften die Ruhe und Ausgeglichenheit rauben und uns in ihren reaktionären archaischen Blödsinn verstricken. Und so weiter und so weiter. Ja, und das sind wir die Guten. Ne? Also dieser Spruch, dass wir nicht das Sozialamt der Welt sind, hier auf Plakaten der NPD wie der AfD, das ist doch überhaupt keine Frage. Der ist doch mehrheitsbefähig in dieser guten Bevölkerung. Und wenn Sarrazin nun unter anderem von Menschen, die keine produktive Funktion haben und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produzieren, alles wörtliche Zitate, oder meine Vorstellung wäre, kein Zuzug mehr außer für Hochqualifizierte, perspektivisch keine Transferleistungen mehr für Einwanderer, dann darf der das sagen. Jeder Idiot darf sagen, was er will. Ja, das ist ja gar nicht das Problem, ja, dass Sarrazin sowas sagt. Das Problem ist ein ganz anderes, nämlich das da. 56% der Befragten stimmen Sarrazin zu. Nur 28% sagen nein. Das sind die Guten. Oder man erinnert sich an die Minarettabstimmung in der Schweiz, Volksabstimmung. Die Minarette erinnern natürlich nicht zufällig ganz stark an Raketen, an bedrohliche Raketen. Minarettbauverbot, 57% in der Schweiz dafür. Keine Frage, wie das in Deutschland ausgegangen wäre. Man kann nur froh sein, herzlich froh sein und hoffen, dass es nicht zu Formen der direkten Demokratie in Deutschland kommt. Ach ja, das habe ich heute gelesen. Bei Pegida spaltet sich ja jetzt. Und im Spiegel wird zumindest behauptet, dass die Örtel jetzt eine neue Bewegung aufmacht. Und wie soll die heißen? Bewegung für direkte Demokratie in Europa. Je weiter man im politischen Spektrum nach rechts geht, umso öfter wird einem die Forderung nach Volksabstimmungen begegnen. Das muss einem klar sein. Also bloß keine direkte Demokratie. Das antimuslimische Ressortiment ist natürlich da und es ist massenweise vorbei. So ein Aufkleber von P1 News, ja, also ganz einfach zu verstehen, ne? Das versteht jeder, von wegen Multikulti und so. Gestern war alles schön bunt und dann heute ist es schon, ne, und morgen in ein paar Jahren ist alles nur noch schwarz und dunkel. Nicht mit uns. Und die Aussage ist natürlich, die Muslime können nicht aufgeklärt und säkular sein, weil sie nicht zu unserer Kultur passen. Und dieser alte Rassismus, so wir sind die bessere Rasse und so weiter, der ist ja nun, hat es ziemlich ausgedehnt, der wird ja kaum noch bedient. Es ist ein kultureller Rassismus, der sagt, wir stehen höher, weil wir sind ja für Demokratie und Menschenrechte und das sind die nicht und deswegen sind wir sozusagen die Besseren und müssen uns gegen die wehren. Wenn es dann konkret wird mit den Menschenrechten, dann sieht es so aus. Gauland sagt, die Menschen wollen nicht gesagt bekommen, das können wir doch nicht machen. Das ist gegen die Menschenrechte. Sondern sie wollen ganz deutlich hörbar von den Politikern eine Aussage haben, wer passt zu uns und wer nicht. Das sind dann die Menschenrechte, wenn es konkret wird. Aber die ideologische Funktion haben sie sich darauf zu berufen, um sich abzugrenzen von den anderen. Deswegen passen die nicht dazu, weil die sind ja nicht für die Menschenrechte. In den letzten zwei Jahren über 78 Attacken gegen Moscheen und die häufen sich. Das war mir bei der Recherche auch nicht klar, dass es so viele sind. Das muss man einfach auch wahrnehmen. Ja, und die NSU-Morde und diese Verquickung mit Teilen des Verfassungsschutzes, skandalöse Verquickung mit Teilen des Verfassungsschutzes, wo es ja nun endlich sogar in Baden-Württemberg mal einen Untersuchungsausschuss gibt, da wir hoffen, dass da auch einiges rauskommt, meiner, dieser Vorgang, wird aber zum Teil in Teilen der Linken auch sehr, wie ich finde, sehr problematisch diskutiert, so nach dem Motto, naja, da sieht man es halt mal wieder, der Staat und die Faschisten, das ist alles irgendwie eins, der Staat ist da, da sitzen die Faschisten, oder meiner, ist, glaube ich, eine etwas verkürzte Kritik, wenn auch durchaus bleibt, dass offenbar auch in Verfassungsschutzorganen Nazis sitzen, ist eine andere Aussage als der Staat ist faschistisch. Das Erste, was man bei den NSU-Morden betrachten muss, ist doch Folgendes. Hat es irgendwie zu Massenaufmärschen geführt von Wutbürger oder so? Ja, du wirst von jedem hören, das ist schlimm und das darf nicht sein und so weiter. Aber hat es die Massen wirklich empört, dass es da Massenaufmärsche gibt gegen die NSU-Morde? Nee, natürlich nicht. Und deswegen muss man sagen, diese Sicherheitsbehörden, na, die rekrutieren sich halt aus Deutschland. Was soll denn da anders rauskommen? Wenn eine Bevölkerung mit 57% die Sarrazin-Thesen für gut findet und nur 28% die wirklich ablehnen, ja, dann ist es doch kein Wunder, dass sich das auch in den Sicherheitsorganen widerspiegelt und dass man dann auch da sowas halt übersieht. Ja, und dann kommt der Schwarz-Rot-Gold-Mob. Das hat ja dann angefangen mit Hoge Saar. Und da wollte ich euch doch den Jens Frankfurt jetzt nicht vorenthalten. Ich bin Germane und stolz drauf. Ich will für die Ehre und Traditionen dieses Landes kämpfen. Und jeder, der nicht in meinem Strom mitläuft, wird überrannt. Mir egal. Das heißt, wer hier ist und gegen das Land ist, wird platt gemacht. Im Herzblut muss germanisches Blut fließen, um Deutscher zu sein und nicht nur ein Aufenthaltsort und Pass. Ich hoffe, ich habe mich deutlich gemacht, ich bin auf jeden Fall bei Hokisa dabei oder auch anderen Demos. Hauptsache, sie dienen meiner Flagge Treue. Gruß, Jens Frankfurt. Und hier ist Jens Frankfurt dann in Aktion. Das war Hokisa. Und ist auch nicht tot, Hokisa. Geh weiter. Und dann, als die ersten Hokisa-Demos waren und das mit Pegida noch nicht hochkam, dann gab es einen sehr interessanten Kommentar in der Welt, die irgendwie die Welt nicht mehr verstanden hat. Haben die gemerkt, ja, Hokisa will den Osten Deutschlands erobern und bei den Kundgebern, das bezieht sich jetzt auf die Hokisa-Kundgeber, auf die zweite, also nicht auf die Kölner, sondern auf die Hannover. Und bei diesen Kundgebungen von Neonazis, Althooligans, rechten Krawallmeilen, seien erstaunlich viele Teilnehmer aus dem bürgerlichen Spektrum dabei gewesen. Die Welt staunt noch darüber und wenige Tage später geht es mit Peggy dann los, war dann vollkommen klar, die ja nur die Speerspitze sind. Und Pegida natürlich dann, die wissen Sie hier besser in Leipzig als ich, die Soft-Variante dann ist und die sofort Massen auch auf die Straße bringen kann. Das war dann auch aus der Zeit im Herbst, wo auf so einem ekelhaften Blog dann genau beschrieben wird, was da alles zusammenlaufen müsste und woran die aus der Ecke auch arbeiten. Hokisa Pegida, Demo für alle, Marsch für das Leben, Demogegner, also das sind die Abtreibungsgegnerinnen, Demogegen, die Frühsexualisierung unserer Kinder. Diese Demonstrationen zeigen an, dass freie Geister, die Speerspitze der Anständigen aufsteht, nicht mehr gewillt sind, alles hinzunehmen. Man muss mit den verschiedenen Formen und Akteuren nicht unbedingt einverstanden sein. Also sie haben natürlich auch ihre Widersprüche untereinander, ja. Aber mehr und mehr wird die Notwendigkeit eingesehen, sich zu wehren. Man geht auf die Straße und so weiter und so weiter. Es ist ein Potenzial drin, ein Potenzial, das noch lange nicht ausgeschöpft ist, so meine These. Ja, und die sind sich auch die sich da so bekämpfen, bis aus besser, sind sich ähnlicher, als man glaubt. Also man kennt hier die Scharia-Polizei und das ist die Hulizei. Also da ist die gleiche Denke. Ja, da ist die gleiche Denke. Wir blinken's und wir haben das Recht, sozusagen durch die Straßen zu gehen und die anderen wegzukloppen. Also die sind sich in ihrer Denke viel, viel ähnlicher, als sie selber glauben. Als es anfing mit der Hogeser, hat man sich ja gewundert, weil das sind ja eigentlich so Fußballfans, die sich normalerweise nur treffen, um sich gegenseitig zu verkloppen, weil die einen für Hamburg und die anderen für Köln sind, was weiß ich. Und wie kann das sein, dass die auf einmal zusammengehen, wo sie sich doch sonst nur hassen und verdreschen? Und da ist der Begriff dann der temporären Kampfgemeinschaft dann auch entstanden, ja, dass der gemeinsame Gegner dann so zusammenschweißt, dass so eine temporäre Kampfgemeinschaft entsteht. Und solche temporären Kampfgemeinschaften, die sind noch lange nicht ausgeschöpft, und dann wird es auch, glaube ich, die Dimension des Problems deutlich, sind durchaus auch temporäre Kampfgemeinschaften von Nazis und Dschihadisten gegen Juden und Israel vorstellbar. Und diese Kooperation verschiedener antisemitischer Fraktionen wird immer auffälliger. Wir hatten in Stuttgart auch eine Solidaritätsversammlung gemacht, dann für Israel im Sommer. Und da haben nun welche Rechtspopulisten, ich sage gleich noch was zu dem Antisemitismus dieser Leute, im Netz war vollkommen wahrheitswidrig behauptet, dass die DEG AG Stuttgart, in der ich auch mitarbeite, nun sie, diese PI-News-Leute, eingeladen hätte. Sie möchten bitte, bitte kommen auf unsere Versammlung, weil wir sonst die Versammlung nicht voll kriegen. Erstunken und erlogen. Nach wenigen Stunden haben Linksreaktionäre, wir sind ja da im Raum Stuttgart auch gut gesegnet, Antizionisten, das sofort übernommen, diese Lüge, und haben nun also behauptet, dass Vertreterinnen der zionistischen Gruppe Emanzipation und Frieden und der DEG Stuttgart versammelten sich gestern gemeinsam mit einem Pulk von PI-News-Aktivistinnen, um ihre Sympathien für das israelische Apartheidsregime und seinen menschenverachtenden Bombenkrieg zum Ausdruck zu bringen. Das hat natürlich auch zu Verwirrungen geführt und da war einiges zu tun, um das auch klarzustellen. Das kann man auch auf unserer Seite nachlesen, ist, glaube ich, ganz interessant, weil es auch zeigt, wo es auch anderswo hingehen könnte und zum Teil auch schon hingeht. Und diese Rechtspopulisten, die ja zum Teil auch mit Israel-Fahnen rumlaufen, sind im Kern doch antisemitisch. Es gibt eine sehr vergiftete Pseudo-Israel-Solidarität. Die läuft mit Fahnen pro Israel rum und es geht aber gar nicht um Solidarität, also um Kampf gegen Antisemitismus, sondern es geht darum, dass Israel als Kanonenfutter im großen Krieg gegen den Islam verheizt werden soll. Ich sage im letzten Teil dann auch nochmal was dazu. Also wie gesagt, Klarstellung zu diversen Falschmeldungen. In dem Zusammenhang kann man uns auf unserer Seite Emmafri nachlesen und ich denke, das ist auch sehr exemplarisch und da wird deutlich, was auch andernorts zunehmend passieren könnte und zum Teil auch schon passiert. Und es ist auch nicht auszuschließen, ich male jetzt ein bisschen den Teufel an die Wand, um dann nachher ein paar Vorschläge zu machen, was man dagegen tun könnte und sollte. Es ist auch nicht auszuschließen, das ganz große Gebräu der Barbarei oder die ganz große temporäre Kampfgemeinschaft. Da wären dann Dschihadisten, Hooligans, Nazis, Querfrontler jeder Art, Verschwörungsdeppen aus jeder Richtung, Rechtspopulisten, Linksreaktionäre, Stalinisten, Putin-Fans. Das geht alles prinzipiell zusammen. Und zwar auf der Grundlage des anti-westlichen, anti-modernen, antisemitischen Ressentiments, dass sie alle miteinander in der einen oder anderen Form teilen. Und von diesem ganz großen, durchaus möglichen, ganz großen Gebräu der Barbarei, das muss einem klar sein, dass das im Prinzip möglich ist. Und die Frage ist, was kann man da tun? Das ist ja jetzt der neueste Renner, ne? Das war ja vor ein paar Tagen in Erfurt. Pegada gegen die Amerikanisierung. des Abendlandes. Und eine Bewegung gegen die Amerikanisierung natürlich ganz großes Potenzial. Ja? Da kommt links und rechts und große Teile der Mitte dann endgültig zusammen, weil der Anti-Amerikanismus ist ja sehr verbreitet in Deutschland. So, und nach dem Motto der Hogesa, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, könnte also noch eine viel, viel größere temporäre Kampfgemeinschaft entstehen, die es zu verhindern gilt. Und ich habe so eine Prognose, einen kleinen Tipp, wie denn die mögliche Losung der großen Barbarei lauten könnte. Gegen USA, Heuschrecken, Zionisten und Euro, für Frieden und direkte Demokratie. Das könnte ungefähr die Losung der ganz großen Barbarei werden, unter der sich ganz, ganz viele vermeintlich so sehr unterschiedliche Kräfte zusammenfinden können. Was tun? Ich habe ein paar Vorschläge. Erstens, die linksreaktionäre Ideologie bekämpfen. Es sieht in verschiedenen Regionen unterschiedlich aus. Die linksreaktionäre Ideologie ist immer noch sehr stark verbreitet und man muss sie aufs Korn nehmen und muss jetzt auch offensiver als doch in der Vergangenheit dagegen vorgehen, weil ich glaube, die Voraussetzungen dafür sind im Prinzip günstiger geworden. Warum? Erstmal muss man die Debatte führen und sagen, jetzt muss man endlich aber mal, wenn man links emanzipiert sein will, irgendwas für den Fortschritt und für Befreiung machen will, dann muss man als erstes mal verstehen, was Faschismus und was Nationalsozialismus ist. Und da muss man sich von dieser unseligen Dimitrov-Definition, die in manchen Köpfen immer noch rumspuckt, von 1935, der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals endgültig verabschieden, die damals schon falsch war, aber im Rückblick natürlich vollkommen absurd ist, weil die offene terroristische Diktatur, ja für wen denn? Für die paar Juden, für die paar Behinderten, für die paar als solche in Anführungszeichen erwischten Homosexuellen, für die paar, die wirklich Widerstand geleistet haben, wir waren 3%, 4% der Bevölkerung. Für die große Masse der Bevölkerung war das doch keine offene terroristische Diktatur. Das war doch das, was sie gewollt haben. Ging uns besser, die Arbeitslosigkeit war beseitigt, wir waren wieder wer in der Welt und dass so immer mehr Juden aus der Nachbarschaft verschwunden sind und man nachher auf Versteigerungen da günstig ihr Eigentum erwerben konnte, hat doch niemand was dagegen. Es war doch für die große Mehrheit keine terroristische Diktatur. Und so sehen also Elemente des Finanzkapitals offenbar aus. Es ist absurd. Die Faschismusdefinition von Dimitrov, der ich will noch anhängen, ist absolut absurd. Absurd kann überhaupt nicht die Realität heute in irgendeiner Weise noch erfassen. Zweitens, verstehen, was Antisemitismus und Antizionismus ist. Hier offen antisemitische Hassdemonstrationen, organisiert von Linken und Islamisten, in Essen von der Solid-Linksjugend organisiert, Nazis mitgelaufen, Islamisten, man war sich einig im Hass gegen Israel und gegen Juden. Auf solchen Demonstrationen wird noch das absurde Glaubensbekenntnis rumgetragen, Antizionismus ist kein Antisemitismus. Und sagen Leute, also jetzt fangt doch mal endlich jetzt an nachzudenken. Die Plakate hingen Anfang der 40er Jahre auch in Leipzig an den Lipfersäulen. Ja? In ihrer Umkehrung der Realität unterstellt der Antisemit dem Juden das, was ihm droht. Der da ist schuld am Kriege. Dann weiter in der Auseinandersetzung mit der linksreaktionären Ideologie. Was ist regressiver Antikapitalismus? Hier ein Beispiel aus der Verdi-Broschüre, die versucht hat, den sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären und exzessiv mit der Heuschreckenmetapher arbeitet. Also es ist ziemlich wurscht, ob es Menschen sind oder ob es Heuschrecken sind. Jedenfalls, sie sind gierig und sie saugen aus. Ob es Fabriken sind, ob es Wohnungen sind, aus allem schlagen sie ihren Profit. Deutliche Überschneidungen auch zum Beispiel mit dem Nazi-Film Jud Süß von 1940, den ich sehr empfehle, zu sehen auf YouTube, um zu verstehen, was Nationalsozialismus, auch was regressiver Antikapitalismus ist. Und dass der Islamische Staat jetzt ein neues Währungssystem einführen will, mit dem man sich der Gewaltherrschaft des Finanzsystems entzieht und die Muslime von einem globalen Wirtschaftssystem entlassen möge, das auf satanischem Wuhr basiere, das ist keine Überraschung, das ist aber genau der regressive Antikapitalismus, den, wenn auch nicht in den gleichen Worten, nicht wenige Linke und sogenannte Zinskritiker auch teilen. Also wenn schon Krise, dann wenigstens keine falsche und gefährliche Krisenanalyse. Und dieser Pseudo Kritik dieser personalisierenden Entgegentreten und Einsichten in die systemische Krise, in die systemischen Ursachen der Krise fördern, jetzt ganz arg wichtig für die Auseinandersetzung, gerade auch mit der linksreaktionären Ideologie. Der nächste Punkt in der Auseinandersetzung mit der linksreaktionären Ideologie: Verstehen, was Anti-Imperialismus und Anti-Amerikanismus sind. Es ist irre. Mit Blick auf den Islamischen Staat behaupten nun tatsächlich welche und viele, ja, das habe ja die CIA und der Mossad in die Welt gesetzt. Also das liest man in der Jungen Welt, das sagt Khamenei in Teheran. Hier in dem Fall war es der Fidel Castro, der das allen Ernstes behauptet. Vergleicht dann nebenbei auch so mal die NATO mit der SS noch. Irre. Aus der Ecke wird ja immer die cui bono Frage gestellt. Also wem nutzt es? Man muss einfach mal gucken, wem es nutzt, und dann hat man ja irgendwie eine Antwort, wer auch dahinter stecken müsse. Ja, das ist cui bono, au, zeitkritisch. Und wenn man nun die cui bono Frage beim Islamischen Staat stellen wollte, müsste natürlich ins erste ins Auge springen, naja, dass dieser Terror des Islamischen Staates in erster Linie mal dem Assad-Regime nutzt. Weil es ist auf einmal aus den Schlagzeilen raus. Die USA sind in dieser schwierigen Lage mehr oder weniger gezwungen, de facto ein Stück weit zusammenzuarbeiten mit dem Assad-Regime und. Und deswegen muss man sagen, ja, lieber Fidel Castro, Anti-Imperialismus macht halt doof. Das muss man auch so offen sagen. Das ist mittlerweile auf einem so jämmerlichen intellektuellen Niveau angekommen, dieser Anti-Imperialismus, dass doch jeder Mensch, der auch noch irgendwie ehrlich in den Spiegel gucken will, sagen muss, also nee, das ist mir einfach zu doof. Und um diese Aussage, dass Anti-Imperialismus doof macht, auch voll zu quotieren, dann noch dieses Bild hier. Das ist ja niemand anderes als Christine Buchholz, die verteidigungspolitische Sprecherin der Linkspartei im Bundestag, die nun tatsächlich sich lächerlich gemacht hat mit diesem Plakat: Solidarität mit dem Widerstand in Kobane, US-Bombardement stoppen. Kurdinnen und Kurden im Gegenteil eher klagen über zu wenig Unterstützung von den USA. Die junge Welt, seit mindestens 20 Jahren wirbt sie mit diesem Spruch. Sie lügen wie gedruckt, wir drucken wie sie lügen. Ja, was ist denn das anderes als Lügenpresse, halt die Fresse? Das ist genau die gleiche Denke. Anti-Imperialismus macht halt doof. Und das muss man auch sagen und offiziell vertreten und sich anlegen und sagen, also wer einer noch einigermaßen irgendwie einen Intellekt und einen Anspruch an sich selber hat, der kann doch einen solchen Schwachsinn nicht mehr nachlaufen. Verstehen, was Islamismus und Dschihadismus ist, liebe Linksreaktionäre. Die weitaus meisten Opfer sind doch Musliminnen selbst. Das heißt, jede Verharmlosung des Islamismus und Dschihadismus schadet doch in allererster Linie den Musliminnen selbst. Und deswegen ist jede Form von Kleinreden von Islamismus und Dschihadismus natürlich letztendlich rassistisch und sexistisch. Liebe Freunde, Nazis und Dschihadisten, was sind die eigentlich? Sie sind Anti-Zionist, sie sind Anti-Amerikaner, sie sind Anti-Imperialisten, sie sind regressive Antikapitalisten. Naja, man kann sie halt umso besser bekämpfen, je weniger Gemeinsamkeiten man mit ihnen hat. Zweitens, Moslemhasser, Nazis, Islamisten und Dschihadisten vor Ort entgegentreten. Also natürlich gilt der alte Grundsatz von Antifa absolut weiter, der Staat wird es natürlich nicht richten, klar. Kann Antifa weitermachen wie bisher? Ich würde sagen, nein. Antifa ist mehr als gegen Nazis, der Mob hat viele Gesichter und kein Kompromiss mit der Barbarei. Das wäre so ein Vorschlag für eine Losung, unter der eigentlich Antifa jetzt auch auftreten sollte, wo sich vieles dann bündeln könnte. Also auf jeden Fall geht es nicht, dass man dem einen Mob entgegentritt und zum anderen schweigt. Kompromisslos gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Faschismus. Natürlich auch gegen den von Musliminnen, ganz klar. Und nicht glauben, man sei rassistisch, wenn man das tut. Im Gegenteil, man ist rassistisch, wenn man es nicht tut. Natürlich gilt Druck aufbauen wie klassischer Antifa weiter, auch in Richtung Islamisten jetzt. Druck aufbauen auf Regierungen, Parteien, Justiz, Öffentlichkeit. Keine Toleranz gegenüber Islamisten, genauso wie gegenüber Nazis. Protestaktionen organisieren, auch vor islamistischen Einrichtungen, zum Beispiel Milli Görüş, aber auch staatlichen, Türkei, Iran und so weiter. Auch Kampf und Verbot von Auflösung dschihadistischer Organisationen. Und und vor allem, und das ist ganz wichtig, innerhalb der muslimischen Communities wirken. Und da, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Schwäche von Antifa, der man sich auch bewusst werden muss, wo man unbedingt gegensteuern muss, wo sich was ändern muss. Wie viele Menschen mit muslimischem Hintergrund oder Migrationshintergrund arbeiten denn in Antifa mit, wirklich? Wie viele Leute, die antifaschistische Praxis machen, können denn türkisch, kurdisch, arabisch? Es sind erschreckend wenige. Es gibt so ganz gute Ansätze, Antifa Jena, Blocksport hier, die haben dann auch mal, ob rot, grün, braun, also grün im Sinne von Islamismus, gegen jeden Antisemitismus. Ganz hervorragend finde ich die Antifa Saar. Die machen zusammen mit Kurden zunehmend Aktionen und die haben auch ein schönes Logo jetzt, ein schönes Transparent in Saarbrücken. No Dschihad, Stopp Boko Haram, Stopp Al-Qaida, Hamas, ISIS, kein Kompromiss mit der Barbarei, Islamismus bekämpfen, Antifa, Saar.org. Ich finde, das ist eine Antifa auf der Höhe der Zeit. Oh, die machen dann auch T-Shirts und dann gehen dann immer 4-5 Euro nach Rojava und so weiter. Da kann man viel machen, ja, da kann man viel machen. Man muss mal anfangen, die Fantasie auch spielen zu lassen. Weiteres Problem, alle politischen Akteure haben Probleme mit jugendlichem Nachwuchs, außer Nazis und Dschihadisten. Ich habe das nicht mehr so drauf, wie man mit 20, 30 Jahren und so weiter fühlt und denkt und so weiter. Deswegen ein paar Vorschläge, die vielleicht ein bisschen jetzt auch holprig sind. Und Jüngere können das besser machen, aber ich hoffe, man versteht, in welche Richtung das gehen sollte, meiner Meinung nach. Es müsste Aufkleberparolen, Videos geben jetzt, die möglichst oft immer wieder Dschihadisten und Nazis zusammen nennen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Vielleicht sowas wie so ein Spruch, bist du eigentlich noch Nazi oder bist du schon im Dschihad? Irgendso in die Richtung. Oder irgendwas Bild Husseini Hitler machen und drunter schreiben, Nazis und Dschihadisten verstehen sich gut, sind das gleiche Pakt. Oder Nazis und Dschihadisten sind Blödmänner. Sie hassen Frauen, Juden, Homosexuelle, Kurden, Intellektuelle, Israel und so weiter. Da gibt es sicher viel bessere Sachen und so. Aber dass man sowas macht, was auch von jüngeren Leuten so einfach auch rezipiert wird. Und dass man immer Nazis und Dschihadisten zusammen nennt, glaube ich, ist ganz arg wichtig jetzt. Ganz arg wichtig. Und da, wo Opfer des Dschihadismus auftreten, demonstrieren, immer natürlich Solidarität anbieten, auch logistische und so weiter. Immer da sein und beachten, dass Israel und die Kurden ja im Grunde gegen denselben Gegner kämpfen, nämlich gegen Dschihadisten und nicht nur die Kurden, sondern auch viele Syrer, Iraner und so weiter. Dieser Gedanke spricht sich ja zum Teil auch unter Kurden schon ganz schön rum und den sollte man befördern und zwar zusammen mit Kurdinnen und Kurden zum Beispiel. Die Solidarität mit Kurden und Israel zusammenführen ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es gab ja im Sommer nicht nur diese schlimmen Demonstrationen, sondern auch eine ganz tolle Demonstration, die ist leider ein bisschen untergegangen in der Wahrnehmung, auch im linken Diskurs in Frankfurt. Da gab es wirklich 2.000, 3.000 Leute auf dem Römer und waren Massen von kurdischen und israelischen Fahnen zu sehen. Free Gaza vom Hamas, Free Kurdistan. Das muss man zusammenführen, weil beide haben den gleichen Gegner. Das kann man natürlich aber nur, wenn man auch selber Kurdinnen und Kurden in den eigenen Reihen hat. Deswegen muss man auch raus aus der deutschen Mittelschichtsecke. Der ist Antifa nämlich, ja, ob sie will oder nicht. Und man muss dieser falschen Freundschaft, der, wie ich vorher schon angedeutet habe, dieser vermeintlichen Israel-Solidarität von Rechtspopulisten entgegentreten. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass in Dresden bei Pegida jetzt auch schon welche rumlaufen mit Israel-Fahnen. Und das ist das Problem auch, dass es auch eine vergiftete Pseudo-Israel-Solidarität gibt. Und um das nochmal zu illustrieren, habe ich nochmal was rauskopiert aus PI News, aus dieser, von dieser Egel-Seite. Man weiß, dass im Sommer in diesem Gaza-Krieg Israel aus militärischen Gründen gezwungen war, auch Moscheen zu bombardieren und zu zerstören, weil sie vollgestopft waren mit Waffen. So, jetzt ist also aus PI News, sieht man nun ein Bild von einem umgestürzten Minarett. Und was steht drüber? Israel zerstört in Gaza Raketenmoscheen. Man erinnert sich vorhin an das Bild Schweizer Volksabstimmung. Minarette sehen aus wie Raketen. Also das sind Raketenmoscheen, die sich zerstören. Und dann schreibt da ein Kriegsgott, steht da, Ob wir solch ein Bild mal in Deutschland sehen werden? Ich glaube nicht. Weiter so, Israel. Wir sind alle Israelis, das einzige Volk, was sich wirklich gegen diesen Wahnsinn wehrt. Und da wird natürlich klar, um was es geht. Der will bombardierte Minarette und Moscheen auch in Deutschland sehen. Es geht ihm um seinen Hass gegen den Islam und um den Krieg gegen die Muslime. Und dafür soll Israel verheizt werden. Drittens, zusammen mit Musliminnen. Natürlich zusammen mit Musliminnen. Gegen Nazis, Moslem, Hassan, Islamisten, zusammen mit Musliminnen. Also Schluss mit weiß, deutsch, männlich, Mittelschicht. Antifa ist zum großen Teil in dieser Ecke noch, ja, wenn es auch Antifa nicht gefällt, aber so ist es halt nun mal. Und das muss sich ändern. Ja. Man kann doch keine Klientelpolitik immer machen und sagen, komm mal her, ihr lieben Kurden und Türken wohnen, wir machen jetzt mal Antifa für euch. Da gibt es ja nicht weniger auch antifaschistisch Eingestellte und die müssen halt in Antifa sein. Und Antifa muss auch türkische Texte veröffentlichen können und Kurdisch ist doch klar und muss in diesen Communities mit verankert sein. Und das heißt natürlich, es ist lang diskutiert in Antifa immer wieder und auch aus anderen Gründen, aber gerade in dem Zusammenhang ja, wird natürlich der antifeministische Backlash nochmal ganz interessant und auch ganz wichtig, auch was den Kampf gegen Islamismus und Dschihadismus angeht, also gegen diesen Männlichkeitskult vorgehen. Dem antimuslimischen Ressortiment entgegentreten, das ist kürzlich dieser sogenannte Ausländerbericht der Bundesregierung. Es macht halt nach wie vor einen Riesenunterschied für die Entwicklungschancen, ob du Schulz oder Yilmaz heißt. Und die Mehrheit der Deutschen sieht Muslime als Belastung und so weiter. Also diesem Ressortiment entgegentreten und zwar glaubwürdig entgegentreten. Und zwar zusammen mit Musliminnen und Muslimen. Und es gibt viel mehr Musliminnen und Muslimen, mit denen man da zusammen was machen kann, als man so glaubt. Man muss nur aber auch auf die zugehen und sich auch öffnen dafür und auf die zugehen wollen. Also ich habe nur einige wenige Beispiele. Lale Akün in Nordrhein-Westfalen, die sich in den deutsch-türkischen Nachrichten ganz toll auseinandersetzt mit den reaktionären Islamverbänden. Ganz anders hier der, ne? Was hätte Erdogan zu ihr gesagt? Schamlose Frau. Erkennen Sie Ihren Platz. Ne? Das hat er ja wirklich gesagt auf einer Pressekonferenz, als eine Journalistin sich getraut hat, ihm kritische Fragen zu stellen. Was ein Unterschied, ja? Was ein Unterschied zwischen dieser Frau und dem. Ja? Also da ist doch klar, mit welchen Musliminnen man zusammenarbeiten muss, gegen welche. Sayran Atesh, die mutige Rechtsanwältin, die selbst schon Mordanschlägen ausgesetzt war und die gegen Ehrenmordversuche und Zwangsheiraten und so weiter mutig kämpft und die in ihrem Buch, ich empfehle es zu lesen, Der Islam braucht eine sexuelle Revolution, schreibt, ich möchte alle aufgeklärten Muslime und Musliminnen aufrufen, sich der Verantwortung nicht zu entziehen und sich einzumischen in die Reformbewegungen im Islam, die notwendig sind, um der Diskriminierung von Frauen, der Gewalt und dem Terror, der im Namen des Islam betrieben wird, Einhalt zu gebieten. Die Konservativen, die Orthodoxen, die Fundamentalistischen und die gewaltbereiten Muslime sind organisiert. Wir Reformer sind es noch nicht. Höchste Zeit also, dass wir uns zusammenschließen. Mit solchen, auf solche Leute muss man zugehen, mit solchen Leuten muss man austesten, was geht. Das ist Sineb El-Masra nur noch als Beispiel. Wir Muslime müssen aus dieser Opferrolle raus und wir müssen natürlich darüber diskutieren, was das mit unserer Religion alles zu tun hat. Oder Ahmad Mansour, den ich auch noch sehr empfehlen kann, ein israelischer Palästinenser, palästinensischer Israeli, der in der Westbank groß geworden ist und der in seiner Jugend auch bei den Islamisten war und der dann später sich entwickelt, Psychologie studiert in Tel Aviv und anfängt nachzudenken und zu reflektieren. Und dann aus Angst vor palästinensischen Terroranschlägen aus Israel auswandert nach Berlin und in Berlin seit einigen Jahren mittlerweile eine ganz hervorragende Arbeit gegen Antisemitismus und Ehrenmorde unter migrantischen Jugendlichen macht. Wir brauchen einen neuen Diskurs jenseits von Opferrolle und Diskriminierungsfurcht. Muslimische Selbsterkenntnis, Selbstkritik sind gefragt. Das kann, das muss gelingen. Wir haben ebenso die Begabung zum Denken und Fühlen wie alle anderen Menschen auf der Welt. Zu verlieren haben wir gar nichts, außer Furcht zu gewinnen, gilt es die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. Auch er, wie alle vorgenannten, bekennender Muslim. Und nicht vergessen die Solidarität mit den Menschen im Iran. Im Moment ist nicht viel los, aber es gibt überall sehr viele Exil-Iraner. Und wenn es wieder losgeht im Iran, gibt es auch jede Möglichkeit, auf die zuzugehen und zu sagen, Leute, was können wir mit euch zusammen machen? Eine ganz kleine Möglichkeit, weil es alle Facebook-Likes, aber ich meine auch diese, ich empfehle diese Seite immer. Total mutige Frauen, ich kann nicht Farsi, aber in Englisch Majestätische Freedom, also meine heimliche Freiheit, wo sehr, sehr mutige Frauen im Iran sich ohne Kopftuch fotografieren lassen und das dann ins Netz stellen. Also was muss man zumindest liken, man muss aber auch gucken, es gibt vor Ort wirklich gar nicht wenige Exil-Iranerinnen und Iraner, die sich auch freuen über Antifa-Unterstützung. Also um zum Schluss zu kommen, so eine Losung, Antifa, kein Kompromiss mit der Barbarei gegen Nazis, Moslemhasser und Islamisten, das könnte irgendwie so, glaube ich, die Richtung vorgeben. Kein Mensch ist illegal, Solidarität mit Flüchtenden und Migrantinnen gegen Rassismus, Sexismus, Islamismus, Antisemitismus und Antizionismus. Stopp Nazis, Moslemhasser und Dschihadisten, Solidarität mit Rojava und Israel, global denken, lokal handeln. Kein Fußbreit, den Dschihadisten nirgendwo. So ungefähr in die Richtung, da hat man sie alle. Die Linksreaktionäre, die Dschihadisten, die Nazis, die Rechtspopulisten, die können da alle nicht mit. Und wenn die alle nicht mitkommen, dann macht man es nicht ganz falsch. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.